damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönenhagen. Tag 3. Eigentlich wollte ich ja heute lang ausschlafen. Eigentlich. Aber es sollte anders kommen. Um 6.30 Uhr gingen meine Augen auf und nicht wieder zu. Freilich, andere nennen das ausgeschlafen, aber angesichts meiner Lebensumstände finde ich das früh. Egal, wenn es so ist, dann ist es ebenso. Also raus aus den Federn. Ein kurzer Blick auf Twitter sagt mir, ich bin nicht alleine wach. Ich beginne also, wie so oft, eine kurze Unterhaltung mit dem Michi. Auch jemand, den ich unbedingt in nächster Zeit mal in echt treffen muss, um ein längeres Gespräch zu führen. Da nun der Tag schon einmal so früh begonnen hatte, beschloss ich doch noch die Fahrt in den Ort Kappeln mitzumachen. Allerdings hätte ich mich dafür vorher anmelden müssen. Und es war fraglich, ob ich noch einen Platz im Shuttlebus bekomme. Etwas naiv ging ich also noch vor dem Frühstück zur Rezeption. Geschlossen. Wir sind für Sie samstags ab 9 Uhr da. Okay, da ist wohl auch ausschlafen der Plan. Dann mal erst in Ruhe frühstücken. Pünktlich um 9 Uhr war ich wieder an der Rezeption. Vor mir sind 4 Damen, die aufgeregt miteinander sprechen und offensichtlich vorhaben, gemeinsam irgendwo hinzufahren. Hoffentlich nicht heute, denke ich und warte ab, was passiert. Ich hatte Glück. Es ging um eine Fahrt, die morgen stattfindet. Jedoch, bis man sich geeinigt hatte, wann und wer wann mit wem und wie und hin und her, verging einige Zeit. Zwischendurch rutschte dem älteren Herrn hinter mir ein »Nun mach doch mal voran« heraus. Ab dann erfolgte mit jeder weiteren Nachfrage der Damen ein schwerer, tiefer Atemzug von hinter mir. Ich beginne zu grinsen und in mich hineinzukichern. Nun war ich an der Reihe und trage mein Anliegen vor. Es waren noch 2 Plätze frei. Für 4 Euro bekomme ich ein Ticket mit den Worten, das war ja jetzt einfach. Ich höre von hinter mir einen weiteren tiefen Atemzug. Wahrscheinlich Erleichterung. Los geht's. Vor dem Haupteingang steht ein weißer VW-Bus. Die Gruppe aus 7 älteren Damen und einem noch nicht älteren Herrn, ich, und der Fahrer finden darin Platz. Direkt nach den ersten Metern der Fahrt erwacht in mir jene alte heiße Liebe für dieses Fahrzeug. Und ich beginne zu überlegen, wie ich meine Frau dazu überreden könnte, mir so eins zu kaufen. Derweil wird im Bus allerhand erzählt. Man scheint einander zu kennen. Kappeln begrüßte uns zunächst mit Wind und Sonnenschein. Die Gruppe löst sich schnell auf und jeder geht seine Wege. Ich war schon einmal vor ein paar Jahren im Sommer hier und mein erster Eindruck heute war, dass man merkt, dass die Hauptsaison vorbei ist. Manche Straßen sind menschenleer. Trotzdem habe ich Freude daran, in die Schaufenster zu blicken und mal hier und mal dort hineinzugehen, was auch den praktischen Nutzen hat, dass einem wieder warm wird. Dass ich ausgerechnet am Hafen war, als der Dreimaster durch die Klappbrücke fuhr, war reiner Zufall. Es war ein schöner Anblick, welchen ich im Bild festhalten konnte. Für mich hat es sich gelohnt, dort gewesen zu sein, um ein paar Erinnerungen aufzufrischen. Kappeln ist wirklich ein nettes Städtchen. Nur war es heute etwas zu zugig und ich war froh, wieder im Bus zu sitzen und zurück nach Schönhagen zu fahren. Zurück in der Klinik gab es erst einmal eine heiße Kartoffelsuppe und 1 bis 3 Tassen Kaffee. Danach war ich wieder auf Betriebstemperatur, aber auch irgendwie etwas erschöpft. Ein kurzer Mittagsschlaf würde das schon wieder richten. Es waren gerade einmal 30 Minuten. Da schien mir die Sonne ins Gesicht und lud mich auf einen Spaziergang zum Strand ein. Also ging ich zum Strand und war überrascht. Dort angekommen nahm der Wind derart an Intensität zu, dass die sonst so brave Ostsee für ihre Verhältnisse richtige Wellen machte. Den Angler am Strand hat es gefreut, weil so auch die Fische in seine Richtung getrieben wurden. Leider stellte sich heraus, dass meine Fleecejacke und der darunter befindliche Fleece-Hoodie nicht ausreichend winddicht waren. Daher musste ich leider schon früher wieder in Richtung Klinik laufen, als ich ursprünglich vorhatte. Es war aber gut so, denn kurz bevor ich die Klinik erreichte, setzte Regen ein. Der restliche Tag ist schnell erzählt. Gegen 18 Uhr bin ich zum Abendessen gegangen. Als Abendessen extra, auch so ein neues Wort, gab es gegrillte Hähnchenkeulen. Eindeutig tiefblaue Linie. Wer damit jetzt nichts anzufangen weiß, muss den Eintrag von Tag 2 hören. Dazu hatte ich mir gedacht, ich könnte mal einen gesunden Ingwertee probieren. Scheußlich. Ich kenne Ingwertee, aber der war wirklich nix. Erst eine Tasse Kaffee konnte das einigermaßen neutralisieren. Entgegen meinem bisherigen Vorgehen, mir im Anschluss an das Abendessen ein Flens mit aufs Zimmer zu nehmen, habe ich dieses Mal ein Erdinger Weißbier im Bistro zu mir genommen. Ich setzte mich zu 2 Herren mit an den Tisch, die Ähnliches geplant hatten. Und wie es der Zufall so wollte, waren dies 2 Kölner. Das hat gepasst. Und der Abend ist dann im rheinländischen Dialekt und bei einem weiteren Erdinger wunderbar ausgeklungen. So viel für heute. Und bis denne.